Nicht der tiefste Schmerz trifft mich so wie du. Ich will alles geben, wenn ich nur hab deine Ruhe, deinen Frieden, diese Hoffnung, die du gibst. Was ich nicht seh, doch was ich glaub, worauf ich hoff. Und wenn ich vor dem Kreuz steh, verblasst der Rest. Wenn ich vor dem Kreuz steh, bleibt mein Fuß im größten Sturm fest. Wenn ich nur daran denke, was du ertragen hast, als du am Kreuze hingst, für meine Schuld bezahlt hast. Vor dir, Jahweh, Herr der Herrscherin, bin ich. Sehr liebst du, obwohl ich oft enttäusche dich. Noch als ich Sünder war, gabst du dein Leben für mich auf. Mein Gott kam herab, damit ich zu ihm kann hinauf. Und wenn ich vor dem Kreuz steh, verblasst der Rest. Wenn ich vor dem Kreuz steh, bleibt mein Fuß im größten Sturme fest. Wenn ich nur daran denke, was du ertragen hast, als du am Kreuze hingst, für meine Schuld bezahlt hast.